Überraschend deutlich kritisiert Andrea Vossoff den Nachrichtendienst. Der BND habe ohne Rechtsgrundlage personenbezogene Daten erhoben und systematisch weiterverwendet. Seine Behauptung, er benötige diese Daten, könne die fehlenden Rechtsgrundlagen nicht ersetzen, schreibt Vossoff. Der Spiegel hatte im April berichtet, dass die Bundesdatenschutzbeauftragte sich vom BND massiv blockiert fühlte und dass sie die Abhörvorgänge des Geheimdienstes für teilweise verfassungswidrig hält. Es geht dabei um die Dienststelle in Bad Aibling, wo die Behörde mit dem amerikanischen Nachrichtendienst NSA zusammenarbeitet. Die Details des Gutachtens, das NDR und WDR einsehen konnten, sind für den BND verheerend. Die Bundesdatenschutzbeauftragte hat demnach illegale Praktiken in 7 Arbeitsfeldern ausgemacht. Unklar ist, ob diese Praktiken vom BND weiterhin angewendet werden. Weder der Bundesnachrichtendienst noch das Bundeskanzleramt haben auf Anfrage zu den Vorwürfen Stellung genommen. Als Antwort auf die anhaltende Kritik am BND soll nun die Rechtsgrundlage für den Dienst nachgebessert werden. Ein Gesetzesentwurf ist bereits in den Bundestag eingebracht. Kritiker sehen darin einen Versuch der Regierung, die Arbeit des BND nachträglich pauschal legalisieren zu wollen.